Etwas besitzen und etwas schulden. Bei allen Vorteilen, die ein so großes Königreich wie das alte Ägypten bot, es zu regieren, muss für den Pharao ziemlich stressig gewesen sein. All die vielen Menschen, die ihm unterstanden, all die Dinge, die er organisieren musste. Um dann nicht den Überblick zu verlieren, brauchte er Antwort auf zwei wichtige Fragen. Wer besitzt was und wer schuldet wem was? Du besitzt etwas, wenn es dir gehört. Menschen können alles Mögliche besitzen. Häuser, Autos, Kleidung, Laptops. Dinge, die jemandem gehören, werden Eigentum genannt. Wenn dir eine Tafel Schokolade gehört, ist sie dein Eigentum. Das heißt, dass niemand sie ohne deine Erlaubnis essen darf. Wer es doch tut, stiehlt sie dir. Im alten Ägypten gab es jede Menge Eigentum. Weizenfelder, Dattelpalmenhaine, Schafe, Esel, Karren, Boote, Häuser und Paläste. Und es gab 1 Million Ägypter. Wie zum Teufel sollte man wissen, wem was gehörte? Nehmen wir einmal an, ein Bauer besaß einen Dattelpalmenhain. Was passierte, wenn ein Fremder in seinen Hain gestiefelt kam und sich einfach ein paar Datteln in den Mund steckte? Woher sollte man wissen, dass die Datteln nicht Eigentum des Fremden waren und er sie also stahl? Genau darum geht es bei der Frage, wer besitzt was? Die zweite wichtige Frage lautete, wer schuldet wem was? Wenn du jemandem etwas schuldest, bedeutet das, dass du ihm etwas von deinem Eigentum abgeben musst. Auf deine Schokolade bezogen wäre das so, als würden deine Eltern von dir fordern, ein paar Stücke von der Tafel abzubrechen und sie deiner Schwester zu geben. Um das ägyptische Königreich am Laufen zu halten, verlangte der Pharao von seinen Untertanen, dass sie ihm einen Teil ihres Eigentums abgaben. Zum Beispiel mussten sie einige der Datteln abliefern, die sie anbauten. Oder ein paar neugeborene Lämmer. Und vor allem jede Menge Getreide. Der Pharao lagerte das Getreide in seinen riesigen Kornspeichern oder versorgte damit seine vielen Soldaten und Arbeiter. Denn mit knurrendem Magen konnten sie ihm nicht dienen. Deshalb waren die Getreideabgaben der Bauern so hoch. Man nennt diese Abgaben Steuern. Du weißt schon, die Steuern, die selbst heutigen Erwachsenen noch weiche Knie und schlechte Laune machen.